Du verkörperst wahren Frieden, alles hast du mir gegeben. Du bereitest deine Städte uns, damit wir bei dir sind. Jeder, der an ihn glaubt, lebe, lebt im Licht und sei gesegnet. Herr, der Weinstock, ihr die Reben, nur nach seinem Reiche strebet. Alles gibst du Gott, was du willst, nimmst du Gott. Retter und Richter Jesus Christus, heiliger Name. Wer sind wir, mein Gott, dass du uns liebst, o Gott, und dass du starbst, für uns allein starbst, am Kreuze von Golgatha. Dir gebühren Lob und Ehre, nimm alles, was ich begehre. Ich will bleiben in dem Hause meines Herrn mein Leben lang. Denn bei dir ist wahres Leben, ewig Freude wirst du geben. Behalt mich auf deinen Wegen, ich will gehen, wohin du führst. Alles gibst du Gott, was du willst, nimmst du Gott. Retter und Richter Jesus Christus, heiliger Name. Wer sind wir, mein Gott, dass du uns liebst, o Gott, und dass du starbst, für uns allein starbst, am Kreuze von Golgatha.